Deutschlandfunk Soundcheck. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Im Studio ist heute Günther Jansen. Als ich die Band, um die es in dieser Sendung geht, 1989 einmal interviewt habe, seinerzeit vor einem Konzert in der Hamburger Markthalle, da gab es sie auch schon 8 Jahre. Und heute, 14 Jahre später, sind die 4 Musiker aus New York immer noch zusammen, also eine lange Zeit und mit einer Vielzahl von Platten und CDs. Wir versuchen in diesen 2 Stunden mal eine Art Einführung, grobe Übersicht. Mehr kann es nicht sein bei solcher Materialfülle. Unser Thema bis 3 Uhr, die Gitarren und der Lärm. Es geht um Sonic Youth. We'll be right back. Was die Geschichte von Sonic Youth angeht, so kann man sie in verschiedene Abschnitte einteilen, je nach Gesichtspunkt. Einer ist dabei ihre Label-Zugehörigkeit, also welche Plattenfirmen ihre Alben jeweils herausgebracht haben. In den 80er Jahren waren es dabei kleine, unabhängige, verschiedene sogenannte Independent-Labels. Seit 1990 ist es eine große Firma und was diese Zweiteilung angeht, also bis 1990 und danach, so stammte der erste Titel heute im Programm aus der zweiten Phase, das Stück Sugarcane aus ihrem Album Dirty von 1992. In diesem Soundcheck geht der Blick natürlich auf die ganze Sonic Youth Geschichte von Anfang an. Und ganz am Anfang stehen fünf Stücke, die sie im Dezember 1981 im New Yorker Studio Radio City Music Hall aufgenommen haben. Fünf Stücke an zwei Tagen, das wurde dann die erste Platte, die einfach Sonic Youth hieß. Darauf auf dieses I Dreamed I Dream. Thank you. Sonic Youth waren von Anfang an Louis Lee Ranaldo Gitarre, Thurston Moore Gitarre und Kim Gordon Bass. Die beiden, also Thurston Moore und Kim Gordon, heirateten 1983. In den ersten 5 Jahren hatten sie verschiedene Schlagzeuger, ganz am Anfang Richard Edson, danach Bob Bird und auch mal für eine kurze Zeit Jim Sklavounos. Erst mit dem Album Evil von 1986 kam Steve Shelley, das wurde dann der endgültige Schlagzeuger bis heute. Die drei Gründungsmitglieder kamen Ende der 70er Jahre nach New York, Lee Ranaldo aus Long Island, Thurston Moore aus einem kleinen Städtchen in Connecticut und Kim Gordon kam aus Los Angeles. Musikalisch war das die Nach-Punk-Zeit, No Wave nannte man das damals, eine Art Verbindung von Avantgarde, Experimentalmusik mit Elementen, die man noch aus dem Geist des Punk kannte, die da herüberlappten, Intensität zum Beispiel, Krach, Bühnenpräsenz. Moore und Ranaldo spielten beide Gitarre, unter anderem im Ensemble von Glenn Branca, einem Avantgarde-Komponisten, Markenzeichen minimale Strukturen der einzelnen Stücke bei größtmöglicher Lautstärke der E-Gitarren, wahre Lärmsinfonien. Wenn man mal Fotos von Glenn Branca-Konzerten jener Zeit sieht, so halten sich immer alle Besucher die Ohren zu. Also schon vor Sonic Youth lernten Moore und Ranaldo solchen Gitarren-Noise auf der Bühne kennen. In der ersten Stunde gibt es überwiegend Sonic Youth-Stücke der ersten Jahre. Nach I Dreamed eben Confusion is Next von 1983. Und jetzt Society is a Whole vom 1985er Album Bad Moon Rising. In diesem Soundcheck geht es 2 Stunden lang um die New Yorker Band Sonic Youth, aber nicht unter jedem Titel steht Sonic Youth, wie eben beim zweitletzten Society the Whole vom Album Bad Moon Rising. Danach nämlich war es Ciccone Youth. 1988 kam ein Album der Sonic Youth Musiker unter diesem Namen heraus. Es war ein Nebenprojekt, ein reines Studioprojekt, denn anders als bei den Sonic Youth Alben gingen die 4 ohne irgendwelche vorherigen Songpläne ins Studio, spielten einfach ein bisschen rum mit Rhythmusmaschinen, Studiotechnik, Loops, auch mal anderen Sounds als sonst. Und heraus kam das sogenannte Whitey-Album, inklusive einem richtigen Single-Hit in Großbritannien, Madonnas Into the Groove in der Version von Ciccone Youth, in Anklang an den Geburtsnamen Madonnas, eben Ciccone. Und gleich noch ein Stück hinterher, das nicht von einem regulären Sonic Youth Album stammt, Within You, Without You, ihre Version des George Harrison-Liedes vom Beatles Sgt. Pepper Album, mit enthalten auf einer LP, die die englische Musikzeitschrift NME mal herausgegeben hat. Eingeladen waren verschiedene Bands, Projekte und heraus kam das komplette Sgt. Pepper Album, alle Stücke in derselben Reihenfolge, nur eben ganz anders. Hier also der Beitrag von Sonic Youth, Within You, Without You. About the space between us. Als regelrechte Trilogie kann man die Sonic Youth Alben der Jahre 86 bis 88 betrachten. Evil, Sister und das Doppelalbum Daydream Nation. Mit jeder Platte wuchs ihre Bekanntheit. Die Stücke wurden klarer und längst stand Sonic Youth nicht nur für Noise, Gitarrenkrach, sondern überhaupt für eine ganz bestimmte Art, E-Gitarren zu gebrauchen, ihren Sound auszureizen, leise und laut, oft mit ungewöhnlich gestimmten Saiten, sogenanntem Open Tuning, was dazu führt, dass bei Sonic Youth Konzerten immer eine ganze Armada von Gitarren bereitsteht. Gitarren mit unterschiedlicher Stimmung für unterschiedliche Stücke. Bis zum Ende der ersten Soundcheck-Stunde lauter Ausschnitte aus diesen drei letzten Sonic Youth Alben der 80er Jahre. Eben zunächst Cotton Crown aus Sister von 1987. Ein Jahr später kam Daydream Nation, das Doppelalbum, mit dem sie endgültig den internationalen Durchbruch schafften. Sonic Youth waren die Underground-Superstars, die Götter der alternativen Musik oder was man nicht sonst so alles lesen konnte. Hintereinander zwei Ausschnitte aus Daydream Nation, einmal Liedgesang Thurston Moore auf Candle und davor hier Kim Gordon bei Kissability. We'll be right back. Mit dem Erfolg von Daydream Nation hatten Sonic Youth eine Grenze erreicht, was man mit Independent-Plattenfirmen erreichen konnte. Der nächste Schritt war jetzt der Wechsel zu einer großen Firma, darüber mehr in der zweiten Stunde. Bis zu den Nachrichten jetzt noch das letzte Stück aus der LP Evil. Das war das erste Album, auf dem Steve Shelley getrommelt hat. Ich sagte es vorhin. Hier also noch ein bisschen aus Expressway to Your Skull. We're gonna kill. Deutschlandfunk. Zwei Uhr, die Nachrichten. CIA-Direktor Tenet hat die Verantwortung für falsche Behauptungen über das angebliche irakische Atomwaffenprogramm übernommen. Tenet bestätigte in einer in Washington veröffentlichten Erklärung, dass die entsprechende Passage in US-Präsident Bushs Rede an die Nation von der CIA gebilligt worden sei. Die Aussagen hätten aber nicht gemacht werden dürfen, weil es keine ausreichende Gewissheit gegeben habe, sagte der CIA-Chef. Bush hatte im Januar im Kongress behauptet, der Irak habe versucht, im afrikanischen Staat Niger Uran zu kaufen. Sehr viel später stellte sich heraus, dass die angeblichen Beweise Fälschungen waren. In den vergangenen Tagen haben nicht nur oppositionelle demokratische, sondern auch republikanische Politiker in Washington die Frage aufgeworfen, ob der Präsident wissentlich die Unwahrheit gesagt hat. Im Irak sind bisher keine Massenvernichtungswaffen gefunden worden. Bush und der britische Regierungschef Blair hatten deren angebliche Existenz als Tatsache dargestellt.